Wir sind Soldaten und wir sehen unsere Aufgabe darin, zu üben, Körper und Geist, sehen unsere Aufgabe darin, auszulesen in unseren Reihen und zu wetteifern an Gehorsam, an bedingungsloser Disziplin, an einem Chorgeist und einer Kameradschaft, die allen, die nicht in unseren Reihen stehen, unbegreiflich sind. Und nicht zuletzt einer Treue, die alles überdauern wird. Seid überzeugt, ein Volk ist so lange groß, als es treu ist. In dem Augenblick, wo die Völker und wo die Soldaten untreu werden, in dem Augenblick verlässt sie das Schicksal und in dem Augenblick stürzen sie ihn ab in den Abgrund. Ihr steht nun hier, wo vor 5 Jahren 12 Mann standen in Frankfurt und Umgebung. Heute in demselben Gebiet 9000 SS-Männer, 4 stolze Standarten. Ihr werdet heute wieder hinausziehen und werdet das kommende halbe Jahr dazu benutzen, euch weiter auszubilden, die Manneszucht in euren Reihen zu straffen, alle diejenigen, die unseren scharfen Anforderungen nicht entsprechen, aus euren Reihen auszulesen und euer Können körperlicher und weltanschaulicher Art zu mehren. Ihr seid das Schwarze Korps. Macht niemals eurem Ruf, den ihr erworben habt, beste Kameraden, der verhassteste und gefürchteste Feind aller Gegner Deutschlands, macht niemals diesem Ruf Unehre. Und nun marschiert ihr heim. Wir brauchen keine großen Schwüre. Genauso wenig, wie wir darauf rechnen oder wie es irgendwie von Nutzen für uns wäre, Dank, Lob oder irgendwelche Verherrlichung zu erwarten. Der einzige Dank, auf den wir stolz sind, ist das Vertrauen des Führers. Der einzige Stolz, den wir haben, soll das bescheidene Bewusstsein sein, dass wir unsere Pflicht tun. Und so singen wir heute, genau wie wir es vor Jahren taten, genau wie wir es jeden Abend, wenn Appell ist oder wenn zum Kampf gerufen wird, in guten und bösen Tagen getan haben. So singen wir unser Lied. Wenn alle untreu werden, so bleiben wir doch treu.